meine Damen und Herren, in der jetzt folgenden Hörspielstunde auf NDR 3 stellt sich der 27-jährige Autor Jörg Altekruse Zuhörer vor, die sich einfach mal darauf einlassen, was da so aus den Lautsprechern kommt. Er geht von einem mehr beiläufigen Hörverhalten aus. Er bietet keine Sensationen an, die von Anfang an die Neugier fesseln. Im Gegenteil. Sie hören zu Beginn eine lange Sequenz alltäglichen Geräuschs. Stellen Sie sich eine um diese Zeit sicher wenig frequentierte Würstchen- oder Pommes-Frites-Bude vor, irgendwo an der Straße. In Jörg Altekruses Hörstück im Originalton geht es um nichts anderes als um solche Buden und um das, was dort verzehrt wird. Um Pommes mit Mayo bitte, aber Dalli. Der Autor beschreibt sein Hörspiel Erstling als ein Experiment. Die verfremdeten Mittel des Hörfunks werden eingesetzt, um einem winzigen Stück Alltag auf die Spur zu kommen, es aus seiner Unbewusstheit und Anonymität hervorzuholen und von sich reden zu lassen. Stück für Stück wird es zerlegt, um auf seine faszinierenden, schillernden, aber auch langweiligen und abstoßenden Einzelteile, die sein Funktionieren als Rädchen im Alltag erst möglich machen, Licht zu werfen. Ich habe Hunger. Kommst mit? Ja, warum nicht? Pommes mit Mayo bitte, aber Dalli. Ein Hörstück von Jörg Altekruse zur Mythologie der Pommes frites. Ja, ich habe auch Hunger, ich habe auch Hunger, ich habe auch Hunger. Thank you. Das ist immer ein besonderer Genuss. Pommes schmecken praktisch jedem, kann man sagen. Jeder hat in seinem Leben schon mal Pommes gegessen und sehr, sehr wenige nur haben hinterher gesagt, ich esse nie wieder Pommes. Ich sag ja auch nicht Imbissbude, ich sag Pommesbude zum Beispiel. Das ist für mich der gängige Ausdruck. Für mich ist das gleichbedeutend mit Pommes. In meiner Imbissbude esse ich auch mal einen Schaschlik dazu oder sowas. Ich könnte es jetzt gar nicht so in Länge und Breite exakt beschreiben. Also es gibt schon fast eine klassische Form. Also ich weiß nicht, was man da mathematisch anwenden kann, ob es nun der goldene Schnitt oder goldene Schnitt der Pommes frites. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Na, ich würde sagen, ich würde den Vorzug auch den etwas schlankeren Pommes frites geben. Also es gibt so eine ästhetische Form, wo die Länge im Verhältnis zur Dicke dominiert. Also auf jeden Fall ist das so, glaube ich, eher der klassische Pommes frites, also so diese unförmigen, die kürzer sind und gleichzeitig dick oder so. Ja, sie sollten möglichst nicht im Ganzen verschieden lang sein. Es kann mal so ein kurzes oder so ein paar dazwischen sein, aber ich glaube, die Rundung von der Kartoffel macht den Pommes frites eher wieder unästhetisch. Welchen fand ich furchtbar? Wellenschnitt fand ich gut, mochte ich überhaupt nicht mehr. Wellenschnitt fand ich furchtbar. Nee, das ist so die richtig, richtig schöne Viereckchen. Und nicht zu dünn auch. Länglich, hellbraun, kantig. Also die vier Kanten müssen schon ausgeprägt sein. Ich mochte sie lieber, je brauner, desto besser. Ne? Richtig rösch. Eben richtig schön durchgebraten, also so matschig, so hellbraun. Also so gelb dürfen sie, so blass dürfen sie nicht sein. Und so knackig, ne? Je brauner, desto besser. Ne? Dieses Rot-Orange, ja, das ist dann doch nicht so die richtige Farbe. Also mehr ins Gelbliche. Also es darf auch nicht zu strohig sein natürlich. Also so ein Tick, ja, angerötet können sie schon sein, aber es ist schwierig. Also es darf auf jeden Fall nicht dann in diese Richtung braun, knusprig, knackig und dann auch so ins Schwarze schon gehen. Also auch, das gibt es auch vielfach. Also schwarz, also das in dem Augenblick, wo zum Beispiel von einer schlechten Kartoffel ein Pommes frites unter einer Portion Pommes frites ist. Das kann also den ganzen Geschmack also am Essen vermiesen. Das ist furchtbar. Also Kartoffeln heißen eben Pommes de terre. Und frites heißt eben gebacken, ja, im Öl gebacken. Pommes, würde man sagen Kartoffeln, in Stücke geschnitten, in Fett frittiert. Also ich habe das lange nicht gewusst, dass das Kartoffeln, als Kind habe ich das nicht gewusst, ne? Dass das was mit Kartoffeln zu tun hat, keine Ahnung. Das habe ich erst später mitgekriegt. Die sehen auch nicht wie Kartoffeln aus, wenn man die so sieht, wenn die da so reingetan werden, ne? Das ist irgendwie so mehliges, weißes Zeug oder so. Bestimmt so amerikanisch, die kann man im Wasser mit Wasser aufgießen oder so, oder was Instant Pommes frites oder sowas. Mit Wasser aufgießt, Instant Pommes frites, das ist alles unheimlich aufwendig und teuer auch, ne? Instant Pommes frites, Instant Pommes frites, Instant Pommes frites, Instant Pommes frites, Instant Pommes frites, Instant Pommes frites, Instant Pommes. Ordentliche Bratkartoffeln sind mir lieber, wirklich. Pommes frites macht man sich auch nicht selber. Mit Bratkartoffeln kann man das ja ohne durchaus selber machen. Aber ein Fritt ist alles unheimlich aufwendig und teuer auch. Ne? Ich meine, dass viele Leute das im Endeffekt auch als notwendiges Übel mit in Kauf nehmen. Es gehört einfach praktisch dazu zu Pommes. Die Pommes gehört dazu, werden frittiert, dabei dampft es, dabei brodelt es, dabei müffelt es ein bisschen. Aber im Endeffekt kommt es den Leuten dann nur hinterher auf das an, was sie auf der Zunge haben. Denn sobald die Leute dann eben Pommes im Mund haben, denken die nicht mehr dran, wie die vorher hergestellt wurden. Die Pommes frites, die sind meistens noch so halbwegs hinzukriegen. Ne? Pommes frites, die sind irgendwie so standardisiert, ne? Wie die Hengste rein und die sind nach 2 Minuten fertig oder nach 1 Minute und dann kannst du die draufknallen. Und das ist eben auch so eine Sicherheit, dass mit die Beilage eben dem Namen entspricht. Ne? Das ist immer ein besonderer Genuss. Ja, das ist ganz. Das ist eine ganz witzige Sache. Die dürfen halt einmal nicht zu labberig und fettig sein, zum anderen dürfen sie nicht zu. Ja, zu knusprig sein, sondern das muss eben irgendwie so die genaue richtige Mischung haben. und sind, heute sind sie meistens so klein, früher waren die irgendwie größer und trotzdem sind sie nicht auseinandergebrochen, wenn man sie so rausholt. Obwohl wir Front für Front sind, wenn man das mal so nimmt, ne? Und trotzdem, es kommt darauf an, was für Fett man hat, wie frisch das Fett ist, wie man sie frittiert. Manche, die schmeißen sie bloß kurz rein, holen sie raus, schmecken sie nicht, kann vom Knoten reinmachen, ne? Also schmeckt nicht. Ne? Also die Dinger, die müssen tatsächlich echt frittiert werden in einem vernünftigen, sauberen Fett, dann schmecken sie auch. Da esse ich lieber ein schönes Butterbrot. Jedes Fett verliert seine Backfähigkeit. Ne? Also wenn die Backfähigkeit raus ist, muss das Fett sofort raus. Weil die Pommes frites werden sonst pappig, die schmecken nicht mehr. Ne? Und je frischer das Fett und je ordentlicher und sauberer das Fett ist, je besser schmeckt das auch. Also die Dinger, die müssen tatsächlich echt frittiert werden in einem vernünftigen, sauberen Fett, dann schmecken sie auch. Die schmecken fast, als wenn sie mit Butter gemacht sind, aber das Fett muss wirklich einwandfrei sein. Dann werden die Pommes frites aber schön braun, da braucht man sie gar nicht lange drin zu lassen. Die werden schon durch dieses schmutzige Öl sehr schnell braun. Dann sind die Leute immer begeistert. Schön braune Pommes frites. Schmecken dann auch entsprechend. Also ist so ein Geschmack, aber ich kann ihn schlecht beschreiben. So ein mehliger, ja. Kartoffel frisch. Also irgendwie ein bisschen was von der Kartoffel ist drin, aber das Ganze ist eben irgendwie geröstet. Und das Rostprodukt, das macht es für mich also so anziehend. Darum esse ich die auch ganz gerne. Wirklich dieses Knackige und dieses Geröstete, was ich eigentlich sonst wohl kaum beim Produkt habe. Aber irgendwie, das ist doch was Spezielles bei den Fritz. Ich würde sagen, Pommes schmecken wie Pommes. Nämlich, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, es gibt in den natürlichen Geschmacksrichtungen, die von der Natur gegeben worden sind, gibt es keinen Vergleich. Man kann den Geschmack von Pommes mit keiner natürlichen Geschmacksart vergleichen. Warum tut man da so viel Gewürz rein? Salz, Ketchup, Essig ja gerade deswegen, weil der eigentlich da keinen besonderen Geschmack, außer eben von dem Knusprigen festzustellen hat. Und knusprig ist ja keine Geschmacksrichtung. Ne? Schmecken sollen die dann nach Mayo oder nach Ketchup? Ne? Wenn der Ketchup alle ist und da unten ist nichts mehr drin, wenn das also zu wenig waren, dann die letzten Pommes, die sind nicht mehr gut. Also eigentlich ist das nur was, um die Soße aufzunehmen. Der Geschmack von Pommes lässt sich nicht definieren. Jedenfalls meiner Meinung nach. Da wirken zu viele Komponente, die ihren eigenen Geschmack haben, drauf ein. Wobei dann wieder dabei kommt, dass auch teilweise noch der Geschmack vom Frittierfett dazu kommt. Wobei bei Pommes eben nur ein universelles Geschmackserlebnis damit verbunden ist. Man hat eben nur das eine. Man kann es eventuell variieren, indem man entweder Salz drauf tut oder dass man Paprika drauf tut. Aber das ist auch schon das Einzige, was bleibt. Eine größere Variationsmöglichkeit hat man eben nur dadurch, dass man durch andere Stoffe einen Geschmack verändert. Wie Ketchup, Soßen, Mayonnaise, wie Ketchup, Soßen, Mayonnaise, wie Ketchup, Soßen, Mayonnaise. Das schmecken dann auf eine bestimmte Weise auch jeweils verschieden. Zur Currywurst schmecken sie anders. Zum Steak schmecken sie anders, zum Flanke schmecken sie anders. Es gibt schon dann, dadurch, dass die Beilage ja meistens im Grundgeschmack gleich bleibt, Pommes frites, also eine Vielfalt von Essmöglichkeiten, von Geschmacksmöglichkeiten. Bei Pommes frites hast du eigentlich immer die Gewissheit, dass da wiederum ein ähnlicher Geschmack dann doch in einer bestimmten Variation herauskommt und das macht das Essen dann auch wieder spannend. Also ich kann nur sagen, Pommes interessieren mich nur mit Soße. Ja, oder Mayo. Mayo ist auch Soße. Also so ein bisschen festere Soße. Pommes mit Mayo, das Übliche, oder Pommes mit Soße, mit Soße, mit Soße. Pommes nur in der Beziehung mit einer Bratwurst oder mit dem Schnitzel zu sehen. Pommes mit Mayo, das Übliche, oder Pommes mit Soße. Und Pommes mit Mayo ist ziemlich fest, kann man sich ziemlich schnell reinhauen. Ist kein Problem, es kann nicht auslaufen, man kann damit rumlaufen, man kann sich von einem Geschäft noch zum anderen weiter bewegen, wenn man Schaufensterbummel macht. Pommes mit Mayo, das Übliche, oder Pommes mit Soße. immer fürchterlich, wenn die zu flüssig ist. Die muss relativ fest sein. Ne? In Deutschland fließt das oft zu viel irgendwie. Das muss ein bisschen stabiler sein, so die Soße. Die muss stark schmecken. Also der Ketchup, den muss halt süß sein und scharf. Und die Mayo eben auch süß und vor allen Dingen eben irgendwie kräftig, die ist halt nicht scharf. Ne? Damit so diese Salzigkeit da wegkommt. Ne? Obwohl die ist ja wichtig, ne? Wenn die Pommes frites nicht richtig gesalzen sind, dann schmeckt das nicht. Und trotzdem schmeckt das Gesalzen halt auch nicht, wenn man sie nicht irgendwie wieder wegnimmt. Anders könnte ich mir das praktisch auch nicht vorstellen. Wenn ich das irgendwie jetzt einer Pommes bestellt, wenn ich sauren Hering oder sonst was, die Jugend, vielleicht 10% ältere, hat sich darauf eingestellt, Pommes nur in der Beziehung mit einer Bratwurst, Pommes nur in der Beziehung mit einer Bratwurst oder mit dem Schnitzel zu sehen. Wobei bei Pommes mit Soße das Problem ist, dass da Soße drin ist und Soße ist flüssig und die kann auslaufen. Schlabber, manchmal. Und manchmal, wie unbehaglich dabei ist immer das Verlaufen der Mayonnaise-Soße mit der roten Curry-Soße dabei. Also ich kann sowieso kein Blut sehen und das erinnert mich immer an solche Situationen. Spritz, zisch. Ich hab Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Ich hab auch Hunger. Kommst mit? Ja, warum nicht? Nimm ich mal einen Pommes mit Mayo. Damit ist dann der Hase für mich gegessen. Oder mal mit Soße. Man hat hinterher kein Hungergefühl mehr, hört ziemlich lange vor. Und ist nahrhaft eben das Ideale für zwischendurch. Damit ist dann der Hase für mich gegessen. Also ist nicht mein Fall. Aber doch, manchmal schon. Also manchmal bin ich auch ziemlich scharf drauf. Ja, wenn ich schnell mal was wirklich reinziehen muss und einen irren Hunger habe, dann würde ich eine Pommes frites Bude gehen, aber sonst wohl nicht. Weil eben praktisch alles von Pommes spricht, überall Pommesbuden sind, überall Reklame, man sieht aber immer wieder McDonald's und die einzelnen Imbissketten. Also wenn ich einen totalen Hunger habe, dann ja, sonst nicht. Den ganzen Tag schwer gearbeitet habe, also körperlich schwer oder so. Und es mir wirklich die Gedärme zerreißt. Also in dem Moment würde ich vermutlich zu einem Pommes frites Bude laufen. Und einen Haufen Ketchup auch übergießen. Aber ein absoluter Pommes frites Freak war ich eigentlich noch nie. Ja, ab und zu, dann überkommt es mich. Dann habe ich also fürchterlichen Bock auf Junkfood. Und dann gibt es Currywurst mit Pommes frites. Aber meistens ist mir hinterher dann erstmal so schlecht, dass ich jetzt mal wieder für eine ganze Zeit kuriert bin. Aber so ab und zu habe ich da wirklich mal so einen Heißhunger drauf. Aber es ist eigentlich selten. Wenn ich also irgendwo im Ausland bin oder woanders bin und so, dann ist es natürlich irgendwie so, dass ich das dann auch schon rieche, ob da eine Pommesbude ist. Ne? Und die machen mir natürlich auch Hunger. Wenn ich dann Hunger auf irgendwas habe, dann überlege ich mir halt, also jetzt isst du dir ein paar Pommes. Aber wenn ich den Hunger dann mit Pommes befriedige, dann sage ich mir dabei auch, so, dann ist das jetzt dein Essen für heute. Absolut proppenvoll, ne? Richtig bis zum Rand ab. Man muss die Pommes an der Seite anpacken, wo sie trocken sind, und dann in die klebrige Tunke tunken. Und das muss möglichst lang gehen. Und dass das nicht bis zum Ende geht, das nervt mich immer. Und die letzten Pommes frites sind immer von vorne bis hinten mit Soße zugesaut. Die liegen da unten in der Mitte. Dann sind sie eben in so einer Tüte. Naja, also man kann es ja so machen, dass man Frites nimmt und dann in die Ketchup rein tunkt, nicht? Also das ist ja nicht so schwierig. Wenn mehrere Leute zusammen essen gehen, alle haben Essen bestellt, der Erste kriegt seine Sachen, hat so seinen Teller, sagen wir mal, schönes Steak, Salat, einen netten Haufen Pommes frites drumherum, und die anderen, was machen sie? Sie greifen erstmal mit der Hand auf seinen Teller und holen sich einen Pommes frites runter. Und schnapp hat man einen Pommes frites und steckt sie in den Mund. Ich esse sowieso auch andere Sachen ganz gerne. So wie die Araber, die essen ja auch alles mit den Pfoten, also immer mit der rechten Pfote. Und seit der Zeit, ich war mal ein bisschen unten eine Weile, esse ich eigentlich sowieso ganz gern mit den Fingern. Und das war vielleicht auch so ein Gefühl der Freiheit, was ich mich da also zurück hineinversetze. Und vielleicht deswegen auch Pommes frites mal ganz gerne mit den Pfoten. Also nie mit diesen, diese komischen Plastikgabeln da. Aber ich weiß nicht, zu mühsam, die Dinge auch einzeln aufzuspießen, wie die Chinesen. Wenn ich in der Pommesbude esse, dann sind sie aus so einem Pappding. Wenn ich sie mitnehme, dann sind sie eben in so einer Tüte. Das mit der Tüte, das hat so ganz gute Erinnerungen irgendwie an früher. Und gleichzeitig hat mich das eigentlich auch immer gestört, dass ich mir da so beim letzten Fetzen so die Finger versaue mit der Mayonnaise oder im Ketchup, wenn ich da so reingreife. Und andererseits hasse ich es aber, die Dinger mit dieser komischen Plastik-Dreizack da aufzuspießen, wenn man immer dazu kriegt, das mache ich nie, dann schmeiße ich immer gleich weg, mache das immer mit den Fingern. Das tue ich nicht. Ich trinke nichts dazu. Ich meine, man bekommt Durst, aber teilweise trinke ich hinterher mal einen Schluck Cola oder einen Schluck Fanta. Aber zum größten Teil nicht. Zum größten Teil nicht. Bloß wenn die absolut so dermaßen gesalzen wurden, dass einem schon die Zunge im Hals kleben bleibt, so auf die Art. Das tue ich nicht. Ich trinke nichts dazu. Ein Schluck Cola oder ein Schluck Fanta. Schön salzig. Und die haben wir, glaube ich, so extra Salz, ganz scharfes Salz benutzt. Ne? So ganz körniges, grobkörniges Salz. Und dann eine halbe Bier dazu getrunken. Ja, so schön salzig. Meistens ist es dann immer so, dass die Cola, die ich dann an Tagen, wo ich noch kein Bier trinke, dazu bestelle, dann schon da ist und dann nuckelt man halt am Glase da schon etwas und freut sich auf das, was dann da gleich auf dem Teller zu sehen sein wird. Dazu gehören eben auch die Pommes. Ein Hungergefühl. Diese Signale, diese Schaufensterscheibe mit dem Imbiss, schwarz auf weiß, im roten Coca-Cola-Schild, Entscheidungsprozess, will ich nicht. Pommesbude ist für mich eigentlich immer noch mehr so eine Hamburgerbude oder eine Currywurstbude. Die Pommes esse ich eigentlich da auch da immer als Beilage dazu. An der großen Schaufensterscheibe und dem weißen, schwarz auf weiß Imbiss, dem roten Coca-Cola. Das ist irgendwie so eine ziemlich unverwechselbare Imbiss-Außengestaltung. Und dann, aber wenn ich so ganz unbedarft die Straße entlang gehe, dann muss ein Hungergefühl immerhin schon in mir vorhanden sein. Dann wirkt auch der Imbiss erst. Oder diese Signale, diese Schaufensterscheibe mit dem Imbiss, schwarz auf weiß und einem roten Coca-Cola-Schild. Ja, dann der Tresen und hinterm Tresen stehen immer die Getränke, jede Menge Coca-Cola, jede Menge Bier. Zwischen so Orangensaft und sowas. Und da öfter ist noch so ein Glücksspielautomat dabei. Bestimmte Imbissbuden, da macht es mir dann auch nichts aus zuzusehen, wenn also sie erstmal aus meistens so aus Plastiktüten aus einer Plastikschüssel oder so vorgekramt werden und dann auf die Schaufel gekippt, nicht abgezählt, so nicht abgezählt, aber abgemessen auf der Schaufel und dann jeweils in den Grill hineingeschüttet werden dabei, den Spritz, Zisch und da gucke ich dann auch sehr gern. Ich mache eigentlich so die Freistehenden lieber, so einen halben Wohnwagen, ne? So, ja, eigentlich toll damals. Das war in der Schulzeit, und zwar erstmal nachmittags sind wir da immer, statt Hausaufgaben zu machen, sind wir nach Stuttgart getrennt. Ne? War natürlich auch verboten. Und da gab es große Neuigkeit, Pommes frites. Ne? Und die kamen ja erst so in Wirtschaftswunder, so in den 60ern, ne? Kamen die nämlich erst auf. Und da hat man sich dann für eine Marke oder zwei so eine, an der Bude, so eine Tüte davon von diesem Zeug geholt. Stimmt. Genau. Aber es war so richtig Mode halt. Ne? Immer ordentlich mit Salz und Ketchup waren die Buden dann auch ganz neu. Udos Imbiss-Shop. Ich kann mich aber daran erinnern, wann ich das erste Mal Pommes in Tüten gegessen habe. Und das war in Holland, in Ferien mit meinen Eltern. Und da gab es auf jedem Marktplatz gab's so eine Bude. Es waren so ganz kleine, wo gerade so ein Mann reinpasste und mit Glas nach allen Seiten. So ein bisschen wie so eine Telefonkabine mit so einer Durchreiche. Die machten dann nur Pommes. Mit riesen, ziemlich große Portionen. Also da war ich so 8 oder 9 Jahre. Und so in den 50er Jahren ist das so aufgekommen mit diesen Imbissbuden, richtig mit diesen Imbissbuden. Ja, und also in meiner Kindheit, da kann ich mich zurück erinnern, da gab es in dem Sinne solche Buden nicht. Also so Wagen auf Rede auf dem Markt. Es gab Buden, ja, aber so in den 50er Jahren habe ich das in Erinnerung, da war am Hauptbahnhof Buden ohne Räder, so richtig aufgestellte Buden, die waren da fest stationiert, da gab es auch Imbissbuden zwischen, ne? Aber heute ist es ja alles fahrbar, ne? Und das waren früher kurz, irgendwo ist immer eine Pommesbude, man fährt hin, bestellt sich was, ruckzuck wird geliefert und schon kann man sich ans Essen begeben. Also große Probleme irgendwie mit großem Zeitaufwand hat man dabei gar nicht. Dann sagt einer, ich habe Hunger. Ja, ich habe auch Hunger, ich habe auch Hunger, ich habe auch Hunger. Ja, und dann wird eben gesagt, ja, wer hat ein Auto, fahren wir eben zur Pommesbude. Ist ebenso schön bequem. Also kurz, irgendwo ist immer eine Pommesbude. Ist wirklich sowas für Leute, die praktisch immer in Hektik leben. Ja, die haben es eilig, die wollen nicht jetzt lange einen Schnack mehr. Also kurz, irgendwo ist immer eine Pommesbude. Das ist wirklich sowas für Leute, die praktisch immer in Hektik leben. Ja, die haben es eilig, die wollen nicht jetzt lange einen Schnack machen. Die sagen, mach mir das mal schnell fertig, legen Geld auf den Tisch und sagen dann tschüss. Ne? Also, aber das kann man den Leuten nicht irgendwie nachtragen. Ne? Also holen sie ihre Sachen raus, sagen tschüss, legen Geld vorher auf den Tisch und ist alles klar. Von einer Zeit, die eben das Essen nicht mal als kommunikatives, als Gesellschaftsbedürfnis eben begreift, sondern in aller Regel als etwas, was man eben auch rein organisch eben zu befriedigen hat. Das ist ein Zeichen von einer Zeit, wo die Leute doch ziemlich vom Stress geplagt sind und dass insofern die Essgewohnheiten sich vielen anderen Gewohnheiten eben auch angeglichen haben, dass man eben schnell rennt, schnell bestimmte Dinge macht, im Bus anonym sich gegenüber sitzt, in der U-Bahn, dass man den Nachbarn nicht mehr kennt. Gerne Pommes erstmal, weil du es so schön unterwegs in der Hand nehmen kannst, in der Tüte, mit entweder nur mit Salz oder mit Mayonnaise oder was man gerade haben möchte und kann dabei gehen und trotzdem bleiben. Manchmal ist es ganz lustig, einfach so ein Pommes frites zu essen und so ein bisschen nach die Stadt zu laufen und mal da zu gucken und da zu gucken. Man hat nicht immer lustiger, auf den Stuhl zu setzen. Und an die Wand zu gucken oder so. Das es gibt eben Situationen, wo ich keine Lust habe zu sitzen, wo ich eigentlich auch keine Lust habe zu essen. Wo ich auch Hunger habe. Aber manchmal ist es auch ganz lustig, einfach so ein Pommes frites zu essen und so ein bisschen durch die Stadt zu laufen und mal da zu gucken und da zu gucken. Individuelle Sache sein soll. Manchmal schon, aber eben manchmal auch eine Sache, wo ich einfach nur Lust habe, was reinzuziehen, ohne viel zu reden. Ist halt unterschiedliches Bedürfnis. Und wenn ich da eben hingehe, weiß ich, was mich erwartet. Und die zugegebenermaßen bestimmt nicht anziehende Atmosphäre da, ne? Dass du hingehst, was weiß ich, oft dich nicht hinsetzen kannst. Das ist eine Sache, die mir wie einen Fritzboden allerdings stört. Du kannst dich nicht hinsetzen. Also wenn dann höchstens so ein clean Hocker, wo du dich nicht hinten anlehnen kannst, ist keine gemütliche Atmosphäre. Wenn du das Geld abgezählt, dann packst du einen Krempel ein und dann gehst raus. Also da ist kein Leben drin. Ja, das ist wie so eine Maschine. Das ist abgefertigt und dann sieh mal zu, dass du rauskommst, dann nächste bitte. Ne? Das ist alles so seelenlos, also so ohne... Das ist wie wenn ich in die Stadt gehe, da ist da schlechte Luft, ne? Weiß ich auch, und deshalb gehe ich heute trotzdem in die Stadt. Ne? Ich meine, nützt mir ja nichts, wenn ich daheim hängen bleibe. Ne? Und so ist, wenn ich Fritten essen will, muss ich auch in die Frittenbude. Ne? Also ich tue manchmal gerne Zeitung lesen zu. Geht nicht. Ich kann praktisch nur mein Ding reinfuttern und damit bin ich fertig. Ne? Abends mit meiner Verlobten rausgehe und richtig schönes Abendessen mache. Weil ich meine, wenn ich irgendwo gemütlich hingehen will zum Essen, dann sage ich mir auch, dann trinke ich mir vorher ein Aperitif, schönes Glas Wein dabei und so richtig schön, ganz edel und nobel. Wenn ich schon Geld dafür ausgebe, dann will ich auch was dafür haben. Wenn, nehme ich mal einen Pommes mit Mayo, ist praktisch nur was für den Hunger, für die Augen ist dabei absolut nichts. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man jetzt Pommes Fritz, so anrichten kann mit Soße und Mayonnaise, das ist für ein Gourmet, was es darstellen würde. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ist eben was für Otto-Normalverbraucher. Für Otto-Normalverbraucher. Otto-Normalverbraucher. Otto-Normalverbraucher. Verbraucher. Verbraucher. Wenn ich eben in eine Imbissbude gehe, dann gehe ich dahin, weil ich nicht so viel Geld fürs Essen gehen ausgeben will, aber gleichzeitig entweder keine Lust habe zum Kochen oder weil ich gerade irgendwo davor stehe und denke, wenn ich jetzt da was esse, dann brauche ich später nichts mehr zu kochen oder brauche ich nicht mehr teuer essen zu gehen. Es ist anders in Hamburg als in Berlin. In Berlin ist wirklich an fast jeder Ecke irgendwie eine Pommes Fritesbude. Die Leute gehen auch. Aber in Hamburg ist alles so ordentlich. Da gehst du eben um drei Ecken und da hast du eine Pommesbude, nicht? Oder mindestens so ein kleines Restaurant, eine Snackbar, wo du eben auch Pommes bekommst. Und du hast diverse Wurstarten natürlich dazu, aber die Pommes kriegst du eben mindestens überall auch. Und ja, das ist so eine Art eben zu essen. Die haben da sich aus irgendwelchen Gründen früher dran gewöhnt und haben das eben heute auch mehr, dass du eben mehr so schnell Sachen mal zwischen die Kiemen schieben. Da gehst du eben um drei Ecken und da hast du eine Pommesbude, eine Pommes Fritesbude oder mindestens so ein kleines Restaurant, eine Snackbar, wo du eben auch Pommes bekommst. Junkfood, von einem Einheitsfabrikanten. Junkfood. Zum Beispiel jetzt vor kurzem hier passiert, beim Griechen. Ich esse da mein Souvlaki Pommes frites mal wieder. Und neben mir, jemand bestellt sich eine Flasche Bier und ein Brandy. Richtig Brandy bestellt er, ne? Weinbrand. So, ne? Und kippt das Bier schnell runter, den Brandy auch, bestellt also dann nach so 4-5 Minuten den nächsten Brandy. Dann den nächsten, dann noch den nächsten und so. Und dann noch einen, den fünften und so. Und die Kellnerin guckt schon so etwas skeptisch und so. Und dann sagt er irgendwie so, man wird doch wohl noch mal ein bisschen trinken können. Und sagt dann noch einen und dann bezahlt dann geht weg. Ne? Das ist auch in einer Imbissbude dabei passiert. Ne? Der wollte nicht reden. Ne? Und dem ging es natürlich saudreckig irgendwo. Ne? War klar, ob Freundin oder Frau oder Arbeit oder Kinder das Problem waren, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht rauskriegen können, wenn man ihn angesprochen hätte. Wahrscheinlich hätte er gar nichts gesagt, weil er gar nichts reden wollte. Er wollte sich wirklich an dem Punkt nur erstmal ein bisschen betrinken, ne? Anfangen. Naja, aber dafür sind Imbissbuden eben auch ein sehr anonymer Ort, wo man dabei auch nicht gestört wird. Ja, irgendwie so ist ein anonymes sich abfressen wollen. Ne? Und wenn ich mit niemandem Kontakt haben will, eben nur die Bestellung über die Theke rüberschiebe, sage einmal Pommes frites, dann würde ich glaube ich in eine Fritzbude auch eher gehen. So bei so einem Gefühl, dass man eben isoliert essen will, ne? Wenn man gerade irgendwas vorher erlebt hat oder man sonst nicht so drauf. Abends mit meiner Verlobten rausgehe und richtig schönes Abendessen mache. Ehe ich mich irgendwo in so ein Lokal reinsetze und erstmal die Speisekarte studiere und dann mich eventuell, weil ich dann vielleicht nur Jeans anhab und eine zerfledderte Jeansjacke, überall Flicken drauf, ehe mich der Ober da anmacht auf meinen Anzug und so weiter, dass das da nicht so gern gesehen wird. Da gehe ich lieber da irgendwo in eine Pommesbude, weil ich weiß, dass es egal wie ich gekleidet bin, da kann ich einen Nadelstreifenanzug anhaben. Oder kann auch in den geflicktesten Klamotten reinkommen. Da guckt keiner drauf. Da kriege ich das, was ich haben will. Ist eben, man kann seine Restauration für alle Leute, für die gesamte Gesellschaft, für jede Klasse. Rauf bis runter. Also von ganz oben bis ganz unten. Kinder, Halbwüchsige, Erwachsene, Eltern, Väter, Mütter. Also hier kommt alles. Ausländer, Farbige. Hier verehren sich Schauspieler, hier kommt direkt Grafen rein und was weiß ich, alles, also ich soll, von Raff bis runter. Das sind alles Leute, die wollen eben anders angesprochen werden. Ne? Farbige sind sich das egal. Ne? Obwohl sie immer natürlich dadurch, dass sie also auch gleichzeitig sozusagen das Volksnahrungsmittel für den Proletarier sind oder die proletarischen Menschen, die einfacheren, das diskreditiert sie natürlich auf der Ebene der höheren Esskultur ein wenig. Eben, man kann seine Restauration für alle Leute, für die gesamte Gesellschaft, für jede Klasse. Da langlaufe und habe Hunger und kaufe mir eine Tüte Pommes, dann das kostet minimal 20 oder so. Ne? Wenn ich, was weiß ich, wenn ich zum Queens Burger gehe, dann esse ich mir keine Pommes, weil da kostet die Pommes 1,80 und da kostet ein Hamburger 1,60. Ne? Weil ich ja bescheuert, wenn ich Pommes essen will. Ja, das, wenn ich zum Beispiel unten an der Schlachthofbrücke da im Imbiss esse, da kosten die Pommes 1,20 und da kostet eine Currywurst 2,20 und das ist dann einfach, wenn ich da zwei von denen, die man esse, ist das einfach zu teuer. Und dann nehme ich da halt eine Pommes frites und dann bin ich auch satt. relativ geniale Idee, was weiß ich, Kartoffeln für etwas zu nehmen, was die Leute nachher auch noch gerne essen und praktisch ohne irgendwelche Beistoffe, nicht? Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber der hat bestimmt den richtigen Griff getan. Fritten haben was mit billig zu tun. Und das ist eben ein Essen, was ich billiger nicht kriege, wenn ich es mir nicht selber mache oder in die Mensa gehe. Klar. Das ist halt ein richtiges Essen, ne? Also wenn ich, was weiß ich, in Amerika bin und stelle fest, dass mich ein Steak einfach das Fünffache von dem kostet, was mich ein Hamburger und Pommes kostet, und dass der Hamburger also immer noch doppelt so teuer ist wie die Pommes oder sowas, also kann ich mir vorstellen, dass ich also 4 Wochen lang fast nur Hamburger und Pommes esse. Das kann ich mir schon vorstellen. Wollt ihr schon wieder Pommes? Nee, kein Bock drauf. Fahr mal zur Pizzeria, besorg ich mal Pizza. Beiden Eltern, wo wir sagen, so 6, 7 waren, da hatten wir zu der Zeit in Eimsbüttel gewohnt. Und die haben dann, da war ein schöner Imbiss, und dann kamen die schon an, wie ist das, Papa, machst du heute Abend nicht mal Currywurst mit Pommes frites holen? Na, ist gut, da haben wir dann öfters mal. Aber das haben wir dann nach Hause geholt. Es könnte eventuell sein, dass Pommes eben auf einer Schwelle stecken, oder geschmacklich auf einer Schwelle liegen, dass sie nicht absolut gut schmecken. Und auch nicht absolut schlecht, dass praktisch am Geschmack von Pommes für jeden etwas dran ist. Das ist halt Bestandteil des täglichen Lebens, des Alltags in der Bundesrepublik Deutschland, die Pommesbuden. In München, da gab es so ein Lokal, hieß Muttibräu, ne? Und da hatte ich, von mir wenig Kohle, hatte immer so einen ganzen Teller, nur einen ganzen Teller, einen riesengroßen Teller Pommes frites bestellt. Mit nichts drauf, nur Pommes frites. So ein Ritual. Das ist halt Bestandteil des täglichen Lebens, des Alltags in der Bundesrepublik Deutschland. Internationalistische Kultur, also imperialistisch sicherlich. Aber ich meine, wir leben in der Zeit, wir können uns da nicht vollkommen rausholen. Ich lebe in der Zeit, wenn ich, was weiß ich, 4 Stunden, 5 Stunden irgendwo gearbeitet habe und eine halbe Stunde Zeit habe, das so vorgesehen ist, dann muss ich mir eben schnell was reinziehen. Und da habe ich jetzt nicht die Zeit, da mit Leuten groß rumzureden. Das ist kaputt sein, das ist etwas, was ich nicht schön finde, aber dem ich mich, weil ich eben diese Gesellschaft lebe, mindestens einen Teil nicht entziehen kann. Also für mich ist das wirklich auch ein Stück Esskultur, nicht unbedingt in einem großen, vornehmen, teuren Restaurant essen gehen zu müssen, sondern mal auf die Schnelle zwischendurch mal sich so eine Wurst oder und die Pommes reinschieben zu können. Ich meine, Pommes Ritz ist eben das Ideale für zwischendurch, und wenn man nichts Großes vorhat, was man so zwischendurch mal kurz machen kann. Vom ärztlichen Standpunkt bestimmt nicht zu empfehlen. Also, die machen zwar satt, ne, aber das gehört halt auch dazu, dass dann das schlecht wird. Also ich esse Mayonnaise auch ganz gern, aber einfach so auf Pommes drauf ist nur was ich glaube, nur von Pommes wird sich zu ernähren und dadurch also halt einseitig nur Kohlenhydrate und Fett zu essen, das ist ungesund. Das ist ungesund. Warum nicht? Warum sollte man den nicht essen? Die schmecken, sind warum sollte man teuer? Den nicht essen? Warum nicht? Die schmecken, sind na, teuer? Jedenfalls. Ziemlich nahrhaft, und Leute, die sehr viel Ärger mit ihrer Figur haben, dann muss ich nichts sagen, sollen sich da besser nicht dran vergreifen, weil sehr viel Kalorien haben die Viecher auch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dann so pappig voll bin davon, vor allem wenn die so richtig ölig sind. Vom ärztlichen Standpunkt dann esse ich Pommes gerne, wenn sie irgendwie so ja, mit einem Braten zusammen, mit einer guten Soße gereicht werden. Also ich esse Mayonnaise auch ganz gern, aber einfach so auf Pommes frites drauf, ist nur was Fettiges zu was Fettigem. Und da fühle ich mich nachher noch pappiger, als ich so gearbeitet habe. Eine halbe Stunde machen Zeit habe. Sagt, ne, aber das gehört halt auch dazu, dass dann muss ich mir eben schnell was rein. Kann man Pommes ritzen, ist eben das Ideale für zwischendurch. Und wenn man nichts Großes vorhat, was man so zwischendurch mal kurz machen kann. Salzig, kohlenhydratreich. Wenn man die Pommes gegessen hat, ist man, wenn man die Pommes isst, da ist man sich echt bewusst, dass man sich da also irgendwie wirklich einiges an Wasser reingezogen hat. Salzig möchte ich sind aller selbst gerade dann in den Situationen, sehr viel Kalorien hat, ich auch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht auf richtigen Hunger esse, sondern auf Lust. Wo ich eigentlich schon satt bin, eigentlich noch kein richtiger, vernünftiger Hunger da. Aber gehen und trotzdem von der Hand. Vom ärztlichen Standpunkt bestimmt nicht zu empfehlen. Ich meine, wir leben in der Zeit, wir können uns da nicht vollkommen rausholen. Ich lebe in der Zeit, wenn ich, was weiß ich, 4 Stunden, 5 Stunden irgendwo gearbeitet habe, eine halbe Stunde Zeit habe, das ist so cool. Und dann wird mir auch manchmal so richtig intensiv und kurz schlecht. Vom ärztlichen Standpunkt bestimmt nicht zu empfehlen. Ich meine, wir leben in der Zeit, wir können uns da nicht vollkommen rausholen. Ich lebe in der Zeit, wenn ich, was weiß ich, 4 Stunden, 5 Stunden irgendwo gearbeitet habe und eine halbe Stunde Zeit habe. Also ich esse Mayonnaise auch ganz gern, aber eigentlich eben schnell was rein. Ich meine, so was Fettiges, so was Fettiges für zwischendurch. Da fühle ich mich nachher noch pappiger als vorhat, so und so. Warum sollte man nicht hier schmecken? Gerade zu teuer. Nahrhaft. Ziemlich nahrhaft. Leute, die sehr ärgern ihre Figur haben, sagen Würde ich nur noch wirklich kurz Reier machen. Letzten Endes ist auch ein Zeichen ist für so eine doch ziemlich kaputte Gesellschaft oder Zeichen für eine Gesellschaft ist, wo die Leute doch ziemlich vom Stress geplagt sind. Essen, dann sagt Frau Gerlin, hast du Pommes frites im Haus? Ich sage, ja. Ja, dann mach mal schnell Pommes frites. Dann essen wir aber nichts dazu, sondern nur Pommes frites. Das langt uns dann auch. Aber dann fällt ihm das Armbrot flach. Das essen wir dann so. Und so war auch bedient. Je besser das Essen schmeckt, je besser ist ja auch die Laune. Denn die Laune hängt auf jeden Fall vom Essen ab. Wenn die Leute zufrieden sind, das merkt man an vielen Dingen. Dann schmeckt das Essen gut, dann ist auch die Laune in Ordnung. Stimmt das Essen? Stimmt das andere auch. Pommes mit Mayo bitte, aber Dalli, war der Titel eines Hörstücks im Originalton von Jörg Altekruse. Die vielen O-Tonpartikel wurden zurückgeschnitten und montiert von Jutta Liedemit und Markus Skizza. Toningenieur war Johannes Carstens.